Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm, und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott segne dieses Wort. Durch ihn. In diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium, im ersten Kapitel, lernen wir mehr, was nun durch ihn bedeutet. Ja? Und Christus, Jesus Christus, ist eben das ewige Wort. Das Wort ist Jesus Christus. Und wenn man einfach, wenn jemand das hier mal so sich so durchliest und dann überhaupt die Bibel noch nie geöffnet hat, ja, dann ist es nicht so einfach zu verstehen, was hier eigentlich geschrieben steht und worauf es bedeutet. Also, kleines bisschen Hilfe, ja. Wenn wir also den ersten Satz nehmen, am Anfang war das Wort, bedeutet das, dass eben Jesus Christus als das Wort schon existierte, bevor irgendetwas existiert, überhaupt existierte, also in die Existenz kam. Und das ist entscheidend zu verstehen, denn wir haben, wenn ihr dann mal nochmal guckt und vergleicht im ersten Buch Mose, gleich im ersten Kapitel, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist eine Parallele hier, wo Johannes eben uns aufzeigt, dass eben durch ihn, nämlich unseren Herrn Jesus Christus, alles entstanden ist. Also Jesus Christus ist selber der Schöpfer. Jesus Christus hat das ganze Universum erschaffen, wo es heißt, durch ihn wurde alles erschaffen, was ist. Das bedeutet, dass Jesus Christus das ganze Universum erschaffen hat. Das bedeutet, dass Jesus Christus die Erde erschaffen hat und die Planeten und das menschliche Leben, Tiere, Pflanzen, alles wurde durch ihn, durch Jesus Christus geschaffen. Und das ist entscheidend zu verstehen, denn wir haben nur hier eben die Erklärung im christlichen Glauben, wir nehmen das als absolute Wahrheit an, die Erklärung, dass eben Jesus Christus der Schöpfer aller Dinge ist. Das heißt nun nicht, dass Jesus Christus das Böse erschaffen hat. Das Böse ist in einer anderen Kategorie, befindet sich in einer anderen Kategorie. Das Böse ist die Abwesenheit vom Guten. Das Böse ist die Abwesenheit vom Guten. Ja, die sind nicht gleich auf. Also Jesus Christus hat eben dann durch das Wort, also durch sich selbst, durch ihn, er hat also alles in die Existenz gesprochen. Ja? Und wie das nun alles genau vor sich ging, ob das nun ein Urknall war oder wie auch immer, das Entscheidende, sondern wichtig ist, dass es durch ihn erfolgt ist, durch Jesus. Jesus ist der, der allem das Leben schenkt und durch ihn eben alles erschaffen worden ist. Und wir haben eben das ewige Wort, dass eben Jesus Christus, also Gott selber, in die Welt gekommen ist, als Messias, ja, als Jesus Christus geboren wurde, als Mensch selber. Und das ist entscheidend zu verstehen, denn durch dann eben sein Leben und sein Wirken und alles das, was wir in der Bibel haben und über ihn verstehen können, ist eben so, dass wir verstehen, dass in aller Ewigkeit, eben im letzten Satz, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Da sehen wir hier auslöschen, Vergangenheitsform, konnte es nicht auslöschen. Hier haben wir eben die, das Leben für Jesus Christus gezeugt durch den Heiligen Geist, ja? Nicht aus menschlicher Hand, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt und als Mensch geboren wurde, aber eben auch als Gottes Sohn auch die göttliche Natur hat. Also beides, diese Zweisamkeit. Ja? Also das ist wichtig zu verstehen und dann eben gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden und eben dann wieder, also für die Sünden ist Sünde, Tod und Teufel, also Christus hat Sünde, Tod und Teufel und alles Böse am Kreuz besiegt für alle Zeiten und ist dann eben wieder auferstanden am dritten Tag. Das ist nicht symbolisch zu verstehen, das ist genauso passiert, ein Ereignis. Und deswegen konnte eben die Dunkelheit das Licht nicht auslöschen. Das Böse, der Teufel, Satan, das Böse. Ja? Und das ist Vergangenheitsform. Es ist also schon erfolgt. In aller Ewigkeit, also aus Gottes Sicht, ist Sünde, Tod und Teufel und alles Böse schon besiegt. Es existiert aus Gottes Sicht sozusagen nicht mehr. Es ist zwar noch hier unter uns und mit uns, das Böse und unsere sündhafte Natur, und wir, die wir auch Jesus Christus folgen, haben manchmal, ja, oft auch, brauchen wir unsere Zeit, um, dass wir nicht nur als reuige Sünder zu Christus kommen, aber eben dann auch in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen. Aber durch all dieses, was wir hier gerade beschrieben haben, können wir uns auf Jesus Christus verlassen, als das Wort, auch gerade besonders in unserer persönlichen Beziehung zu ihm. Warum? Weil durch ihn alles Leben gegeben ist, auch das ewige Leben, und unsere Herzen ihm zugewandt sind. Ja, und durch den Heiligen Geist, der uns in und durch uns wirkt und wir ihn wirken lassen, besser gesagt, lernen wir und verstehen wir, dass alles durch ihn erfolgt. Auch unser Glaube. Es ist nicht so einfach zu verstehen, aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Jesus Christus ist der, der unseren Glauben auch initiiert an ihn, an Jesus Christus, und uns durch den Heiligen Geist ruft. Und er wusste auch schon im Vorweg, dass wir zu ihm kommen würden. Und das macht uns Mut und Hilfe zu verstehen, wenn wir Schwierigkeiten haben in unserem christlichen Leben und auch Sorgen, Kummer und was auch nicht immer alles haben. Die ganzen Schwierigkeiten, die andere Menschen auch haben, auch die zu Jesus Christus nicht kommen, so haben wir das Versprechen, dass durch ihn, also Jesus Christus, wir wissen, dass er in und durch uns wirkt, in und durch uns lebt, durch den Heiligen Geist, und dass wir bis in alle Ewigkeit mit ihm verbunden sind. Unsere Erlösung, als wir, die wir als Christen zu Jesus Christus kommen, wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Es gibt nichts, was wir tun können, um unsere Erlösung zu verlieren. Wir können zwar Sünden oder Sünden begehen, aber wir gehen gleich wieder zu Jesus Christus und bereuen sie und sagen Jesus Christus, das und das habe ich getan und ich wende mich von der Sünde ab. Bitte helf mir damit. Und das geht auch wieder nur durch ihn, durch Christus. Seht ihr, also hier haben wir also wie die ganze Schöpfungsgeschichte und die Schöpfung der Menschheit, des Universums, und aller Dinge vereint in und durch das Wort, nämlich unser Herr Jesus Christus, durch ihn. Ja? Und das macht uns Mut und es ist wichtig zu verstehen, es könnte hier noch viel, viel mehr gesagt werden, aber wichtig ist, dass das Licht eben scheint in der Dunkelheit. Wir haben also Gottes ewiges Licht, Gottes Heiligkeit, die so durchausgedrückt ist durch dieses Licht, und dass dieses Heiligkeit nicht ausgelöscht und nicht gelöscht werden kann, sondern Jesus Christus hat durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, ein für alle Mal die Dunkelheit besiegt, ausgelöscht. Ja, also das macht uns Mut, das zu verstehen. Geht mal rein in das Johannesevangelium. Das liest sich auch ein bisschen anders als die anderen Evangelien. Aber geht mal rein. Johannes hat eben das Evangelium angeordnet, so wie er das beschrieben hat, Jesus Christus 6 bzw. 7 Wunder, ja, also wo Wasser zu Wein wo er Wasser zu Wein verwandelt hat und so weiter und so fort. Und entscheidend ist zu verstehen, dass eben Jesus Christus eben diese, nur er selber diese Fähigkeiten hat und ganz allein Gott im Fleische diese Fähigkeiten besitzt. Also er zeigt eben sein Wirken und dass er auch herrscht über die Physik, über die ganzen physikalischen Gesetze, wo er auf dem Wasser geht, dass er eben Lebens gibt, dass er zum Beispiel Lazarus von den Toten wieder auferweckt. Nur durch seine Stimme. Lazarus, steh auf. Lazarus, rise im Englischen. Nur durch seine Stimme und sein Wort, Jesus Christus Wort, ist das eben durch das, wo er das Universum in die Existenz gesprochen hat. Ja? Und auch uns das Leben gibt und das Leben schenkt und auch das Leben nimmt. So habt ihr also einen Zugang hier zum Johannesevangelium, um mal zu gucken, eben wie vor allem eben mit seinen Worten eben auf sich selber zeigt und auch auf das Kreuz zeigt, was dann kommt. Und das, was er für uns am Kreuz getan hat, was wir nie tun können, nämlich uns von unserer Sünde zu erlösen. Und deswegen lädt er uns ein, zu ihm zu kommen, wo er immer sagt, ich bin es und ich bin es. Ja, ich bin es, I am im Englischen, ja, ich bin es. Das ist also eine Erklärung. Er zeigt auf sich selber als Gott im Fleische. Immer und immer wieder. Guck mal rein, geh mal rein ins Johannesevangelium. Taucht das immer und wieder auf, da? Diese Ich bin, ja? Sachen. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist eben, zeigt er hin, dass eben in und durch ihn Gott Mensch geworden ist und er eben lebensgebend ist und uns das Leben schenkt. Und allen Dingen, alles, was lebt, dass das alles in und durch ihn geschaffen und erschaffen wurde. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Johannesevangelium und verstehen, dass alles durch dich erschaffen wurde. Und das macht uns Mut zu verstehen, dass du der bist, der hinter allem steht und dass du allmächtig bist, Gott im Fleische und Mensch geworden bist, für uns gestorben bist am Kreuz. Und wir durch dich das ewige Leben haben, nicht nur wenn wir sterben, sondern jetzt schon im Hier und Jetzt, durch den Heiligen Geist, den du uns geschickt hast, nachdem du auferstanden bist, gestorben bist, auferstanden bist, in den Himmel gefahren bist und hast uns den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, geschickt, um in unsere Herzen zu kommen, in und durch uns zu wirken. Und wir danken dir dafür, für dieses Geschenk. Und vor allem für dein Wort. Du bist das Wort, du hast uns dein Wort gegeben. Und das ist die Bibel, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und wir danken dir für all das, was du für uns getan hast und auch tust. Beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.